Hallo und herzlich willkommen zum 11. News Podcast im Jahre 2011. Wir werden heute wieder einmal die News aus dem vergangenen Monat Oktober durchgehen und mit dabei ist heute auch Marcel. Hallo. Und dann Clemens. Seid gegrüßt. Ja, und dann beginnen wir gleich mal wieder mit den Ereignissen, die sich so im Wiki zugetragen haben. Und zwar wurde dort der laufende Schreibwettbewerb beendet und da hat Clemens ein paar genaue Informationen zu. Ja, genau. Im Forum wurde auch darüber nochmal ausführlich berichtet und informiert. Der vor zwei Wochen beendete Schreibwettbewerb endete mit dem 23. Oktober mit der Präsentation, diesmal auch wieder im Chat des Forums. Dort waren dann auch die meisten Benutzer, die daran teilnahmen, dabei. Gewonnen hat Fall 125 von ISIS, der sich eben mit der Konfrontation mit der Organisation befasst, also die Handlung rund um Wermut, die dann dort aufgelöst wird. Die Plätze 2 und 3 werden an Edward Crow und an Episode 13 der Realfilmserie vergeben. Ansonsten haben insgesamt 6 Artikel teilgenommen und vielen Dank an alle Teilnehmer. In der Jury saßen Philipp, Ranichan und Chantre. Dann machen wir mal weiter mit den Ereignissen, die sich hier so beim Concast zugetragen haben. Und zwar gab es da im letzten Monat gleich 3 neue Podcasts. Und zwar der 39. Das war der Podcast zum Sonderband zu Detective Conan vs. Kaito Kid, der hier in Deutschland rausgekommen ist. Dann gab es noch den 40. Conancast zu der Frankfurter Buchmesse 2011. Und der 41. Podcast, der ging rund um die Openings und Endings der Serie Detective Conan, der auch ziemlich gut angekommen war, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Weiter geht's dann auch schon mit den Ereignissen in Deutschland und da ist ja der Sonderband zu Detective Conan vs. Kaito Kid erschienen im letzten Monat Oktober. Wer da genauere Informationen zu braucht, der kann sich wie gesagt den Podcast 39 anhören, der ja rund um den Sonderband geht. Darüber hinaus wird es auch nächste Woche am 13. November noch einen neuen Podcast geben, nämlich rund um den Band 71. Und ja, der ist ja jetzt auch vor kurzem erst in Deutschland erschienen und da berichten wir dann halt über alles Interessante. Deswegen will ich jetzt hier auch noch keine Informationen rund um den Band 71 preisgeben. Ja, nochmal zu dem Sonderband. Der war auch kurzzeitig in den Shopcharts von EMA. Auf der Website Manganet konnte man es sehen. Vor ein paar Tagen war dies noch der 4. Platz, mittlerweile vielleicht nicht mehr. Aber ihr könnt auch dafür sorgen, also wenn ihr Interesse habt, schlagt zu, also es lohnt sich. Gleiches kann natürlich auch mit Band 71 passieren. Der wird ja auch sicherlich ziemlich gut verkauft werden, da er auch ziemlich interessante Handlungen beinhaltet. Aber dazu dann nächste Woche genaueres. So, damit sind wir auch schon für Deutschland durch. Beim Anime gab es ja wie immer nichts zu berichten. Da halten sich die Sender ja immer noch bedeckt, was eine Ausstrahlung von Detective Conan angeht. Und da wird auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich nichts folgen. Es sei denn, die wollen uns hier ein Weihnachtsgeschenk machen, was ich aber nicht annehme. Und dennoch gibt es eine Aktion auf openpetition.de. Das sind so Bürgerinitiativen, die dann durch Unterschriften versucht man dann in dem Fall die weitere Synchronisation der deutschen, der Conan-Folgen in Deutschland zu ermöglichen. Die ist dann eben an die deutschen TV-Sender gerichtet. Und da gibt es auch schon einiges an hunderte Unterstützer, die dann anonym signieren können oder nicht anonym. Und darauf werden wir euch dann noch unten verlinken. Genau, da könnt ihr auch gerne mal abstimmen, wenn ihr dann, oder unterzeichnen, wenn ihr dann die Serie Detective Conan wieder im deutschen Fernsehen haben wollt. Ja, wie gesagt, dann kommen wir jetzt zum Anime in Japan und da berichten wir noch erst einmal über das Ende der Realfilmserie, wo sich nämlich Marcel die 13. und letzte Episode angesehen hat. Genau, und das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, und zwar lief da die letzte und 13. Episode am 29. September. Also natürlich wurde die Serie dann in ihrer Handlung abgeschlossen und es gab ein logisches Ende. Das heißt, diese Geiselnahme von Kogoro, Ran und Conan in diesen weißen, von Kogoro, Ran und Finichi in den weißen Räumen wurde dann abgeschlossen und aufgeklärt. Also es wurde gezeigt, wer der Täter eben dahinter ist. Und es gab eben auch einen neuen Mordfall, und zwar diesmal an Ran. Und zwar wurden dort Shinichi, Kogoro und Ran freigelassen aus den weißen Räumen vom Täter. Und sie sind halt aufgewacht draußen, bewusstlos gefunden worden von der Polizei. Allerdings hat dann auch Shinichi neben sich dann Ran gefunden, die dort bewusstlos lag. und offenbar tot. Also da kam dann ein Gerichtsmediziner vorbei am Tatort und hat sie für tot erklärt. Also gut finde ich erstmal in der Episode, dass natürlich aufgeklärt wird, was sich in den weißen Räumen zugetragen ist und wer dahinter steckt. Was ich nicht so gut finde, ist, dass es etwas vorhersehbar ist, einerseits, was passiert in der Episode und andererseits, dass der Täter vorher in der Serie nicht wirklich gezeigt wurde. Ich glaube, in der 11. Episode war er ganz kurz zu sehen. Also es war diese Episode, wo der Manga-Fall umgesetzt wurde im Restaurant. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er das da war, aber ich glaube schon. Ja, also der Täter kommt aus dem Nichts und schön finde ich wiederum dann die Schlussszene von der Serie. Da ist nämlich das Tropical Land zu sehen und wie Ran eben Shinichi dort einlädt, ins Tropical Land zu gehen und dann sozusagen es ein offenes Ende gibt, das auf den Anfang der Manga-Handlung dann überspielt. Also ich fand es ein würdiges Ende für die Serie, aber nicht wirklich überragend und würde dafür 3 von 5 Sternen geben. Ja, und ich verweise nochmal auf den Wiki-Artikel. Habe ich ja ganz zu Beginn erwähnt, dass dieser Artikel zu dieser Episode eben auch am Schreibwettbewerb teilnahm. Das ist dann die Episode 13 der Realfilmserie. Genau, also den Artikel, den fand ich auch sehr gut, habe ihn ja als Juror damals auch bewertet und kann ihn auf jeden Fall auch nur empfehlen. Also der Artikel ist super, wer da nähere Informationen zum Ende der Serie braucht, kann da auf jeden Fall reinschauen. Leider gibt es zu den vorigen Episoden noch nicht wirklich zahlreiche Artikel, sondern bisher glaube ich nur ein, und zwar zu der ersten Episode. Genau, dann machen wir weiter mit Informationen zu den japanischen Kinofilmen. Und zwar wurde jetzt der Film 15, The Quarter of Silence oder die Viertelstunde der Stille, was ich für den besten deutschen Titel halte, so übersetzt, der wurde jetzt in Japan zum Verleih freigegeben. Also kann man den dort auf DVD und Blu-ray jetzt ausleihen. Und dann später im November wird er auch noch dann zum Verkauf endgültig freigegeben. Zudem ist es auch ein Teaser zum 16. Film dadurch bekannt geworden. Und zwar ist dort ein Fußballfeld, so wie es scheint, zu sehen und auch die entsprechende Stadionbeleuchtung. Dazu dann auch später im Blick in die Glaskugel noch mehr, wo wir dann spekulieren, was in Film 16 passieren könnte. Dann hatten wir euch im letzten News-Podcast schon versprochen, dass wir noch auf die Episode 631 eingehen. Und zwar die Folge mit der Blumenuhr, die es anscheinend gewusst hat. Die Episode lief ja am 17. September. Genau, das ist jetzt auch schon wieder ganz schön her, noch länger als die letzte Episode der Realfilmserie. Und dort hat es in der Tat die Blumenuhr gewusst, denn sie war in dem Fall sozusagen der entscheidende Beweis oder hat den entscheidenden Beweis für die Aufklärung eines Mordes getragen. Also die Episode ist erstmal ein einteiliges Anime-Original, wovon es jetzt ja zurzeit wieder ein paar mehrere gibt. Am Anfang des Jahres gab es einige und danach kamen jetzt fast nur Manga-Episoden die ganze Zeit, inklusive des London-Falls. Und in dieser Episode ist ja vor allem am Anfang eben eine sehr lustige Szene, wie ich finde, wo Ayumi so mit ihren Balancierstöcken da rumbalanciert. Und die fliegen ihr allerdings aus der Hand und dann wird Conan erst voll am Kopf getroffen. Von ihm prallt der Stab wieder ab und dann trifft der Mitsuhiko und Genta auch noch. Das fand ich sehr amüsant. Und das Ende war auch ganz interessant gemacht, wo dann Ayumi gezeigt wird. Also man muss dazu sagen, Ayumi ist da im Baker Park und sie übt da so Kunststücke für so eine Art Wettbewerb, wo sie mit Balancierstäben auftritt und da bestimmte Kunststücke vorführt. Und dort im Park begegnet sie einer Art Stalker, also so eine Art schwarz gekleideter Mann, dessen Gesicht nicht wirklich zu sehen ist. Und er scheint sie dort irgendwie zu verfolgen. Ja, es ist in der Tat, würde ich sagen, ein Standardmordfall. Also dieser Stalker balanciert da irgendwie im Park rum auf so einer, ja, auf dieser, also da ist eine Blumenuhr in der Mitte vom Park und darüber ist ein Gerüst. Und er scheint betrunken zu sein und balanciert da. Und am ersten Tag kann er sich noch halten. Und als die Detective Boys dann am zweiten Tag, also am folgenden Tag dort vorbeikommen, finden sie gleich, als sie in den Park kommen, diesen Mann dort schon tot vor. Und der ist eben offensichtlich von diesem Gerüst über der Blumenuhr runtergefallen, weil er da schon am letzten Tag balanciert war. Was mir sonst noch aufgefallen ist an der Episode, abgesehen jetzt von dem Standardmordfall, ist, dass es am Ende einen recht interessanten Zeichenstil gab. Und zwar als da Conan mit Inspektor Takagi und Kommissar Megure da unter dieser Blumenuhr in diesem Maschinenraum ist, da sind Megure und Takagi ganz interessant gezeichnet. Also die Umrisse von den beiden sind sehr dick gemalt, was es sonst, glaube ich, noch gar nicht gab in der Serie. Und die Reaktionen sehen auch sehr flüssig aus und so. Also das hat mir ganz gut gefallen. Genau, Takagi bekam ja so ein markantes Kinn, glaube ich, oder? Ja, ich Ja, glaube, so, also. oder so ein Wangen an der Wange so ein. Ja, auf jeden Fall war ich das noch gar nicht so gewöhnt von der Serie. Also das kenne ich, das war fast ein ganz anderer Zeichenstil irgendwie, dass die Umrisse so dick gezeichnet waren. Ja, so durch diese lustige Szene am Anfang, der Trick ist jetzt nicht besonders und durch diesen Zeichenstil würde ich der Episode doch noch 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Ist ja wieder ein Detective Boys Fall, mit Ai Haibara allerdings. Ich fand ihn nicht wirklich überragend, aber er war nicht schlecht, also er war relativ unterhaltsam, würde ich sagen. Genau, und auch wegen diesem unterhaltsamen Aspekt gebe ich dem Fall auch 3 von 5 Detective Voice Abzeichen. Ja, also ich fand den Fall auch gut und hatte sogar an den ersten Stellen sogar mitgedacht und bin darauf gekommen, was es denn mit dem Trick auf sich hat. Allerdings musste ich dann am Ende doch wieder aussteigen. Da hatten die Anime-Originalproduzenten mir doch dann einen kleinen bisschen was voraus. Und ja, dementsprechend gebe ich auch 3 von 5 Detective Force Abzeichen. Ist mal wieder interessant, so eine einzelne Episode zu sehen. Die gab es schon längere Zeit nicht mehr. Und deswegen kann ich die Episode auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man wieder sowas bisschen sucht, wo man auch in einer halben Stunde mal schon wieder einen vollständigen Fall hat und gebe dann dementsprechend auch 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ja, weiter geht's mit einem Fall aus dem Manga aus Band 72, der dort anfing mit dem letzten Kapitel und fortgeführt wird in Band 73. Und zwar das Schwert der Wächter der Zeit, Episode 632 und 633. Und dort wird eben Kokoro Mori von einem Butler beauftragt, eben als Leibwächter einer etwas wohlhabenderen Dame zu agieren, die eben eine Morddrohung in interessanten Versen bekam, wo sich ein gewisser Wächter der Zeit vorgestellt hat. Die Dame selbst stellt sich als sehr penibel in der Zeit heraus. Also sie hat da haufenweise Uhren in ihrem Anwesen und achtet da sehr auf Pünktlichkeit. Und diese wird dann eben auf ihrer Geburtstagsparty umgebracht. Gleichzeitig ist dies auch der Todestag eines Uhrmachers, der im Garten dieses Anwesens vor einigen Jahren dort verstarb. Und dort wird sie eben, als das Licht ausgeht und die Torte, Geburtstagstorte des vom Butler reingefahren wird, umgebracht. Einige Gäste sind dann eben, stellen sich als Hauptverdächtige inklusive des Butlers heraus. Ja, also es gab schon mal einen Fall, in dem in einem Haus, in einem Anwesen viele Uhren enthalten waren. Oder das war vom Anführer der Goblin-Juwelenräuberbande. Ja, also das ist quasi auch nochmal etwas Ähnliches. Also ich fand den Charakter des Opfers, dieser Dame, schon interessant. Und das hat mir einen gewissen Geschmack an diesem Fall gegeben. Und ich fand ihn eigentlich ganz ordentlich, ja. Also die Episoden jetzt betrachtet. Deshalb gebe ich sogar hier 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Nee, die kam gar nicht vor. wie soll ich sagen? Kogoro-Schnauzbärt oder Oder Uhren. was? Uhren. Ja, genau, wir variieren da immer sehr gerne. Ja, was gebe ich denn? Deshalb gebe ich dem Fall sogar 4 von 5 Uhrenschläge. Ja, dem schließe ich mich an, auch in der Wertung. Also ich fand den Fall sehr gelungen, ist ja auch ein Manga-Fall, der mal wieder klassisch daherkommt, weil Kogoro hier so eine Art Drohbrief bekommt vom Mörder und eingeladen wird in so ein, ja, in ein größeres Anwesen von einer reichen Dame, die sehr vernarrt ist in Uhren und so einen kleinen Tick hat sozusagen. Das Einzige, was ich leicht unlogisch fand und was mich immer persönlich stört, so eine Kleinigkeiten. In dem Haus waren ja sehr viele Uhren und dadurch konnte man immer die Uhrzeit sehen. Und bei der Einführung da im Anwesen, als die ganzen Gäste da kamen, verging die Zeit irgendwie sehr schnell. Also erst war es noch 2:30, dann kamen so die ersten Gäste und war so ein kurzes Gespräch und auf einmal war schon 3 Uhr und es hat geläutet und dann gingen die Gäste halt weiter da und das fand ich sehr blöd, weil man hat gesehen, bei dem Gespräch wurde auf jeden Fall nichts ausgelassen und da verging eine halbe Stunde. Also das fand ich sehr unlogisch. Aber ansonsten, wie gesagt, ein sehr guter Fall, auch ein sehr guter Zeichenstil. Und deswegen gebe ich auch 4 von 5 Kogoro, Schnauzbärten oder Ohrenschlägen. Ja, also ich da muss mich immer nicht anschließen, denn ich habe die Episode noch nicht gesehen. Bin aber trotzdem gespannt, wie das denn umgesetzt wird und kann deswegen hier auch noch kein Fazit dazu abgeben. Also ich habe auch die ganzen folgenden Episoden leider noch nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Wo ich auch gerade schon von den folgenden Episoden spreche. Es geht dann ja weiter mit der Episode 634. Der Tatort ist ein enges Lokal. Die wurde nämlich am 15. Oktober in Japan ausgestrahlt. Also da geht Kogoro in so ein Lokal, das halt, wie der Titel schon sagt, sehr eng ist. Heißt ja, der Tatort ist ein enges Lokal. Und dort sind neben ihm noch, ich glaube, drei andere Gäste und die Gastwirte. Und damit ist das Lokal schon voll gefüllt. Also das ist so, ja, man kann durchgehen und da sind so vier Sitze hintereinander. Und als denn der, der ganz innen in dieser Gaststätte saß, auf Toilette gehen muss, die draußen ist, müssen natürlich die anderen aufstehen, um ihm Platz zu machen. Und die nutzen dann gleich die Gelegenheit, um irgendwie auch gewisse Dinge denn draußen zu erledigen. Also Kokoro geht zum Beispiel rauchen, jemand anders geht zum Geld abheben oder so. Also jeder erledigt so sein Geschäft. Und nach 3 Minuten kommen alle dann wieder zu dieser Gaststätte und dann finden sie die Besitzerin ermordet vor. Also das ist ein klassischer Mordfall. Ich glaube auch wieder mit Megure und so. Also an sich nichts Besonderes. Aber der Trick war doch ganz interessant. Aber ich würde vom ersten Eindruck nur so 2 von 5 Kogoro-Abzeichen geben. Also vielleicht doch 3, aber es war auf jeden Fall nicht irgendwie überwältigend. Ich persönlich habe Episode 634 noch nicht gesehen, werde dies auch noch nachholen. Ja, interessant ist natürlich jetzt auch bezüglich des Episodenplans. Episode 634 läutet bisher bekannte 7 Filler-Episoden ein. Weiter geht es auch mit der erschienenen Episode 635, und die man mit Vorsicht bei der Diät übersetzen könnte. Die konnten wir uns jetzt in der Kürze noch nicht ansehen, aber werden wir dann euch noch im nächsten News-Podcast darüber informieren. Genau, also in Episode 635 ging es halt um so eine Yoga-Diät, soweit ich das gesehen habe. Und da hat Ran eben so eine Art Gutschein gewonnen, wodurch sie mit Sonoko und Conan in so eine Pension gefahren ist, wo so ein Yoga-Diätprogramm angeboten wird. Das Conan mitmachen muss, der Arme. ja, ansonsten war die Episode, glaube ich, auch nicht berauschend. Also da fällt wieder eine Teilnehmerin bei dieser Diät sehr negativ auf. Die beschwert sich beim Personal, dass die Übungen zu schwer seien. Ja? Darf ich ran? Also die wird sterben. Genau, also ist ja das typische Muster. Einer macht sich immer bei allen unbeliebt und dann ermordet sie natürlich einer von denen. Meistens ist es sogar noch der, der am wenigsten verdächtig scheint, weil er irgendwie ihr noch vergibt oder so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hier war. Ja, also es war irgendwie vorhersehbar relativ und ich glaube relativ schwach, würde ich sagen. Also meine Tendenz geht ja auch so gegen 2 Sonoko-Abzeichen, sage ich mal. Ja, also vor dieser Episode liefen ja noch 2 andere Sachen im Fernsehen, also im japanischen Fernsehen auf dem Sendeplatz von Detective Conan, und zwar einmal die Wiederholung der Episode 42 am 22. Oktober. Das war die deutsche Episode 43, Spiel mir das Lied vom Tod, oder japanisch Mordfall in der Karaoke-Box. Und dann am 29. Oktober war die 5. Episode zu Magic Kaito zu sehen, und zwar der schicksalhafte Blue Birthday. Also die Wiederholung habe ich geguckt, die 5. Kit-Episode nicht. Okay, dann. Ich habe mir bisher keinen Magic Kaito angesehen. Dann fahren wir jetzt hier auch mit dem Episodenplan fort, der ja schon für November bekannt gegeben wurde, und auch der halbe Dezember ist ja dann schon abgedeckt worden. Ja, möglicherweise erwarten wir dann auch im nächsten Jahr, denke ich, die Episoden zu dem Fall, zu dem Einstieg des neuen Charakters Masumi Sera, der ja dann auch in Band 73 erfolgte. Genau, mit dem Uhrenfall, den wir vorhin besprochen hatten, dem Zweiteiler, wurde ja schon der erste Fall aus Band 73 sozusagen umgesetzt im Anime. Und der Sera-Fall, denke ich auch, kommt dann im Frühjahr nächsten Jahres. Vielleicht so im Januar, Februar schon, wenn wir Glück haben. Ja, und davor kommt eben, wie schon erwähnt, von Clemens erstmal diese lange Filler- oder Anime-Original-Episoden-Zeit. Und zwar sind das mindestens 7 Anime-Originale hintereinander von Episode 635, dieser Yoga-Diät-Fall, bis zur Mystery-Tour im Dezember, ist dann Episode 640-41. Okay, das ist dann auch schon der lange, lange Episodenplan für den November und halb Dezember. Die Episoden werden ja am 10. und 17. Dezember ausgestrahlt. Dann geht's weiter mit dem Manga in Japan. Da gab es ja wieder einmal vier neue Kapitel jetzt im letzten Monat, wie es ja auch so üblich ist. Und zwar als erstes die Auflösung zum letzten Fall mit dem Kapitel 792. Bist du möglicherweise Punkt, Punkt, Punkt, Fragezeichen, wo es hier um Taeko Miike ging, wie ja eben auch so schön sagt. Nein, es ist Naeko Miike. Und ja, ich habe mir das Kapitel noch nicht durchgelesen, da ich so in den Bann gezogen war von den nächsten drei Kapiteln. Und ja, deswegen kann ich auch nichts zu dem Inhalt sagen. Aber ich glaube, jemand von euch hat das sicherlich gelesen. Ja, also ich persönlich habe es nicht gelesen, aber es ist eben eine Fortführung von Chibas Liebesbeziehung zu der Verkehrspolizistin aus Band 71, der ja auch jetzt erschienen ist hier in Deutschland. Also der erste Fall dazu und der dann eben jetzt hier in den aktuellen Spoilern fortgeführt wird. Ja, also ich habe ihn gelesen, aber es ist jetzt wieder eine Weile her. Woran ich mich erinnere, ist, dass ja Yumi da, wie ich, das hatte ich glaube ich im letzten News-Podcast auch schon gesagt, dass Yumi da eben eifersüchtig wird, weil im Polizeihauptquartier irgendwie alle langsam verkuppelt werden, also Takagi und Sato und neuerdings ja auch Feratori und Kobayashi. Und sie so ein bisschen alleine dasteht, wenn jetzt auch noch Shiba zusammenkommt mit Miike Naeko. Deswegen versucht sie eben immer so dazwischen zu gehen, während die Detective Boys eben so versuchen, Shiba und Miike eben zusammenzubringen irgendwie. Also zum Beispiel sagen, geht mal da zusammen irgendwie ermitteln und so. Wir gehen währenddessen da lang und lassen die alleine. Ja, so, ich will jetzt nicht alles verspoilern, wie es denn ausgeht. Und man darf auf jeden Fall gespannt sein, auch auf die weiteren Entwicklungen. Da wird es auf jeden Fall noch welche geben, denke ich, bezüglich Chiba und Mieke. Und der Mordfall war ganz interessant, fand ich. Vor allem, weil es eben diesmal nicht um Mord. Hatte ich Mordfall gesagt? Ja, du hattest Mordfall gesagt, aber es ist ja kein Mordfall. Es ging ja um Vandalismus am Weil es Auto. diesmal nicht um Genau, Mord geht. ja. Ja, ich sag schon automatisch Mordfall bei Conan. Ja, also den Fall fand ich ganz interessant, eben weil es kein Mordfall wie normalerweise ist, sondern ein Vandalismusfall. Und es kam auch diesmal kein Tod oder so vor, also mal was Neues und entsprechend gelungen, fand ich mal eine schöne Abwechslung. Wenn ihr bezüglich Yumi Miyamoto noch ein wenig schreiben wollt, spekulieren wollt über den Ausgang mit ihr, über den Charakter, im Forum, in unserem Forum gibt es dazu einen Thread, Hermes und Amor, Yumi Miyamoto und ihr Lebenswerk. Es reicht, wenn ihr Yumi Miyamoto in der Suche eingibt, dann kommt ihr automatisch, nicht automatisch, aber ihr findet den Thread dann sofort und könnt ihr auch reinschreiben, wenn ihr ein bisschen Näheres zu ihr schreiben wollt oder Interesse habt. Apropos Spekulation, jetzt ist ja wieder ein neuer Charakter in den nächsten drei Kapiteln aufgetaucht, weswegen ich auch das letzte Kapitel nicht so genau gelesen habe. Und zwar tauchte dieser Charakter namens Amuro Toro ja in den Kapiteln 793 bis 95 auf, die Titel Privatdetektiv, DNA-Test und zum Wiedereintritt in die Flammen verdammt tragen. Vor allem ist natürlich interessant, dass das erste Kapitel in diesem Fall den Titel Privatdetektiv trägt, und zwar sind dort Conan-Ran und Kogoro auf der Hochzeitsfeier eines ehemaligen Schulkameraden von Kogoro eingeladen, wo dann dessen angehende Ehefrau, also die wollen am nächsten Tag heiraten, Opfer einer Brandstiftung wird, wo nämlich ihr Auto auf dem Parkplatz in die Luft fliegt, wo sie gerade dann da drin anwesend ist. Wird natürlich jetzt stark der Verdacht auf diesen Schulkameraden von Kogoro gelenkt, beziehungsweise eben ehemaligen Schulkameraden, der heißt Reiter. Da gibt's eben zwei Privatdetektive, die da auftauchen, zum einen Amuro Toro und dann noch Sanji Haruoka. Allerdings ist natürlich dieser Amuro jetzt hier sehr interessant und diese beiden Privatdetektive sollten halt gegenseitig die Beziehungspartner ausspionieren. Und da kommt's eben zu dem Mord. Und da wird auch DNA am Tatort gefunden. Da weswegen die Polizei das natürlich gleich mit der DNA von Reiter vergleicht und da auch Ähnlichkeiten herausfindet. Was es dann damit auf sich hat, das ist natürlich die Auflösung, die ich hier nicht verraten möchte. Ja, also der Fall ist ja schon mal ganz interessant aufgebaut, das mit den zwei Privatdetektiven und den Ehepartnern. Der Kogoro Moris Freund und die Privatdetektive sind am Anfang alle ein wenig mysteriös, handeln mysteriös. Oder gibt es ein paar interessante Punkte, die wir gleich erwähnen werden. Vor allem natürlich auch der Charakter, der jetzt von Philipp angesprochen wird, zu dem wir jetzt auch gleich kommen. Leider kommt der Fall allerdings nicht über einen Normalfall, typischen Drei-Kapitel-Fall hinaus. Allerdings ist eben auch dieser Charakter wieder so integriert, dass er doch schon etwas mehr bietet als die gewöhnlichen Fälle. Ja, dieser Amuro Toro hat es natürlich derart in sich. Ich hatte mir schon lange, lange, lange darüber Gedanken gemacht, was es denn jetzt mit diesen Referenzen auf die Serie Mobile Suit Gundam auf sich hat. Und da taucht jetzt halt diese Person auf, die Amuro heißt. Und Amuro ist ja auch der Hauptcharakter in der Serie Mobile Suit Gundam. Und Toru ist natürlich eine Anlehnung an den Synchronsprecher von Amuro Ray, also den Charakter aus Mobile Suit Gundam. Das ist der Synchronsprecher dort und wird er wahrscheinlich jetzt auch die Synchronrolle von Amuro Toro dann übernehmen, wenn es dann soweit ist. Das ist also auch eine Parallele zu Char Aznable, der das Vorbild für Shuji Akai war. Und die beiden stehen sich ja in Mobile Suit Gundam als Konkurrenten gegenüber, also als Erzfeinde. Und jetzt ist natürlich die Frage, was denn Amuro in Detective Conan für eine Rolle spielt. Erster naheliegender Punkt ist natürlich, dass man gleich wieder neu anfängt, hier jemanden Bourbon auf den Plan zu rufen und zu denken, aha, Amuro Ray ist jetzt, nee, nicht Amuro Ray, der ist ja in Gundam, sondern Amuro Toru, der ist jetzt Bourbon. Allerdings glaube ich da nicht wirklich dran und würde auch erstmal die weiteren Handlungen abwarten. Auf jeden Fall ist es sehr interessant, dass Gosho hier einen neuen Charakter einbringt. Es gab ja vor zig Monaten gab es mal ein Interview mit Gosho Aoyama und Shuichi Ikeda, dem Synchronsprecher von Shuichi Akai, wo die beiden gesagt hatten, dass es doch interessant wäre, wenn ein Charakter, der an Amuro angelehnt ist, in der Serie auftreten würde und für die Organisation aktiv wäre. Also hier auch wieder eine sehr interessante Aussage von Aoyama, was es denn mit Amuro auf sich haben könnte. Allerdings ist das Interview natürlich schon ein bisschen länger her, von daher mit dem Wahrheitsgehalt ist es wieder so eine Sache. Ja, also wir merken schnell als Leser, dass diesem Charakter mehr Aufmerksamkeit deutlich wird, der hervorgehoben durch zum Beispiel diese Mysteriosität am Anfang, die spiegelnde Brille und auch bestellt der andere Privatdetektiv ein Bourbon Whisky. Und das heißt, hier wird auch ganz klar dieser Deckname in den Kapitel eingebracht. Und ja, und da sehen wir auch schon gegen Ende des Falls die Fortführung mit Amuro, da er ja auch, was ich jetzt natürlich noch nicht sagen möchte, aber eben wie zu den Hauptcharakteren integriert wird. Genau, ich denke mal, wir können es hier doch schon sagen. Also jetzt kommt hier ein dicker, fetter Spoiler für alle, die das Kapitel noch lesen wollen. Einfach mal so, was weiß ich, was 2 Minuten vorspulen. Der wird nämlich im Café Poirot als Kellner angestellt und hat natürlich dementsprechend auch immer eine Bindung zu Kogoro und so weiter und fragt den Meisterdetektiv sogar, ob er nicht der Assistent von ihm werden dürfe, was aber ein bisschen lustig endet und von daher weiß man nicht so, ob das wirklich stimmt. Vielleicht lieber Schüler, oder meinte der doch, oder? Ja, irgendwie will er Kogoro unterstützen und Ja. das geht ja auch gleich im nächsten Kapitel schon weiter, das wo jetzt hier schon erste Spoiler leider erst vorliegen, dass er dann nämlich Kogoro per Sandwich hochbringt und ja, es ist noch fraglich, was es denn mit ihm genau auf sich hat. Hat er denn zum Beispiel auch erst so Kogoro gefragt, ob es in Ordnung wäre, für ihn als Assistent sozusagen zu arbeiten und immer mit zu den Tatorten zu kommen? Dann hat er ihm so geflüstert, wäre es okay, so pro Fall diese Geldsumme flüsterflüster zu summen? Dann hat Kogoro gleich Yen-Augen sozusagen bekommen, also Kogoro ist ja immer mit Honig zu locken und mit Geld. Ja, und dann hat er ihn gleich angenommen. Ja, diese Yen-Augen sind meines Wissens gar nicht, also schon etwas neuer. Zumindest finden wir sie auch in Episode 632, als eben Kokoro Mori in der, also zum Wächter der Zeit in der Detektei von Butler diesen Auftrag bekommt und dabei natürlich erstmal skeptisch ist, ob er als Leibwächter das wirklich tun soll. Aber wenn die Bezahlung ins Spiel kommt, dann ist er Feuer und Flamme und zeigt dann auch die Yen-Augen wieder. Ja, damit kommen wir dann auch schon zu unserem Blick in die Glaskugel, die wir hiermit ja schon so halbwegs abgelegt haben. Allerdings möchte ich jetzt erst noch mal kurz fragen, was ihr denn glaubt, was in Film 16 passieren wird. Den hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen, dass es da wahrscheinlich um Fußball gehen wird. Habt ihr da irgendwelche Ideen, was man da so einbauen könnte? Naja, da ja im Teaser so ein Stadion sozusagen zu sehen war, also ich gehe mal wirklich davon aus, dass es ein Fußballstadion ist. nehme ich an, dass es wieder so eine Art Geiselnahmefall ist, wo ein einzelner Täter, vielleicht ist es diesmal auch eine Gruppe, aber die nehmen wahrscheinlich irgendwie mit Sprengsätzen oder mit einer Pistole irgendwie die ganzen Zuschauer des Spiels als Geiseln von einem versteckten Ort aus, wo sie nicht so auffallen. Und währenddessen läuft das Spiel vermutlich unbemerkt weiter. Und ich denke, das ist einfach, weil wir zwei ähnliche Fälle schon hatten im Manga. Einerseits, ich glaube, das war der zweite Fall mit Aihaibara, wo sie mit den Detective Boys ins Stadion geht. Und das ist ja auch ein Fußballspiel. Und da helfen dann Sato und Takagi, wenn ich mich richtig erinnere, auch so einen Verrückten da im Stadion zu stellen, der damit droht, alle zu töten. Das war übrigens auch Satos erster Auftritt in Detective Conan. Ah ja, stimmt, da kannst du mit recht haben, das kann sein. War das der Fall, wo denn der Ball erschossen wurde? Ich erinnere mich jetzt gerade nur an den. Ganz genau, das ist Genau, dieser ja. Fall, wo der Ah, Kamera, okay. wo der Kameramann eben der Täter ist und mit seiner Pistole eben den Narkosechronometer gut entkommen kann. Genau, und Ja, zum. als er die zieht. Stimmt, der Fluss war irgendwie lustig, da wo Conan ihn stellt. Und dann kam der Ball angeflogen und ja. Und jetzt haben wir im deutschen Manga mit Band 71 ja auch den London-Fall. Und da hält ja auch ein einzelner Täter da im Stadion sozusagen alle als Geiseln, indem er einen Massenmord ankündigt. Also ich denke, es wird jetzt im 16. Film sowas Ähnliches geben. Also ich würde auch für möglich erachten, dass einige Fußballspieler möglicherweise auch in diesem Fall integriert sind und zum Beispiel wie dieser eine Fall mit Hideo Kagi, als eben sein Bruder, sein kleiner Bruder, ihn nicht direkt, aber schon entführt wurde und er eben dieses Spiel, seine Mannschaft Tokyo Spirits nicht gewinnen durften. Also es könnte auch möglich sein, dass gewisse Fußballspieler da und durch irgendwelchen persönlichen Schwierigkeiten mit anderen Freunden oder so auch involviert sind, muss nicht sein. Es kann natürlich wieder so etwas sein, wo das Fußballspiel läuft, aber es eigentlich ausschließlich um den Täter, um andere Begebenheiten geht, zum Beispiel, wo dieser Täter eben persönlich wie Nichiyuri TV Ärger bereiten wollte, weil eben dieser misslungene Banküberfall stattgefunden hat und dabei eben dieser Kompliz ums Leben kam. Ja, es beides, denke ich, möglich, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht über dieses Fußballstadion hinaus werden natürlich vielleicht noch Ermittlungen weitergehen, denke ich, oder die Einleitung ist vielleicht nicht direkt im Fußballstadion, sondern ganz klassisch in der Detail Mori oder woanders, ja. Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht einige Fußballer näher in den Vordergrund gerückt werden und vielleicht auch das Publikum eine größere Rolle spielt, da bin ich mir eigentlich noch nicht ganz so sicher. Was ich allerdings für doch sehr unwahrscheinlich halte, ist, dass zum Beispiel Hauptcharaktere auf dem Fußballplatz auch aktiv werden, wie es bei uns im Forum in letzter Zeit ziemlich häufig spekuliert wird, dass dann zum Beispiel ja Gin und Wodka Fußball spielen und so weiter. Das ist auch unrealistisch. Also Wer hat denn das gemeint? ich weiß nicht, wer sich das so überlegt hatte, aber das ist auf jeden Fall unsinnig. Also könnte ich mir eher die Scharfschützenkorn Chianti von einem Hochhaus in der Nähe Ja, vorstellen, als Gin und Wodka Fußball spielen. also sowas ist auch unrealistisch. Und wenn die das dann wirklich da einbauen sollten, dann ist, glaube ich, höchste Alarmbereitschaft bei Aoyama hier langsam mal ein bisschen die Anime-Produzenten auszutauschen. Also ja, ich glaube auch, dass es wieder mit Big Osaka und den Tokyo Spirits vielleicht ein Duell gibt, so ein Derby, wo es dann ja auch, das sieht man auch hier im deutschen Fußball, dass es da vielleicht öfter mal zu Randalen kommt und dann vielleicht der eine oder andere ja, das Zeitliche segnen muss oder darf für diesen Fall. Ja, irgendwo was wird wahrscheinlich drankommen, denke ich mir. Organisationsmitglieder selbst kamen ja auch in den Filmen nur in zwei vor, glaube ich. Ja, genau, 5 und 13 waren das ja. Genau, also Aber da. dazwischen lagen jetzt auch 8 Filme, also, beziehungsweise 7 lagen dazwischen. Also wäre es jetzt wieder so bis Film 20 oder so Zeit, bis der nächste Organisationsfall kommt. Ja, oder 18 oder 17 oder 19. Ja, es ist jetzt nicht immer so eine Sache, was dann gerade gefragt wird. Ich denke mal, Organisationsfilme kommen immer gut an. Bei mir zum Beispiel aber nicht, weil die Handlung immer total Ja. schlecht ist. Zum Beispiel solche, als Beispiel Film 13 mit dem Helikopter. Möglicherweise steht ihnen einer zur Verfügung, aber das irritiert schon von der Haupthandlung, zumindest für diejenigen, die eben sich eher mit Kinofilmen befassten und weniger mit dem Manga. Da hat man schon falsche, ja, Vorstellungen vielleicht. Wie wir jetzt hier gerade die ganzen Kinofilme schlecht machen. Naja, dass es da was mit einer Speicherkarte gibt und dass Irish die Identität so einfach ausfindig macht, das ist ja auch schon sehr fraglich. Also, ja. Also, was ich jetzt auf jeden Fall für den 16. Film wünsche, ist, dass es, wie du schon angesprochen, Clemens, diesen einen Fall mit Hideo Akagi, wo er so ein bisschen unter Druck stand vom Täter, dass er irgendwie nicht gewinnen durfte oder so. Und hier würde ich mir auch wünschen, dass das Spielgeschehen an sich so ein bisschen im Vordergrund steht. Also, Ja. dass das Stadion nicht nur so Kulisse ist, sondern dass vielleicht auch irgendwie was vom Spiel zu sehen ist, dass zum Beispiel wieder irgendjemand versucht, das Spiel zu manipulieren. Also, dass es vielleicht diesmal gar kein Mordfall ist, sondern irgendwie ein Wettskandal könnte ja auch mal sein. Das wäre auch mal interessant. Und da so eine Art Mafia hinter steckt. Gab ja Robert schon im Film, Heutzer. gab ja schon im Film 14 so eine Organisation. Sowas fände ich auch mal interessant. Ja, und zum Beispiel auch Ai Haibara dann wieder persönlich Interesse an bestimmte Spieler, an eine Mannschaft hat und ihre Emotionen da auch wieder ins Spiel kommen. Ach ja, stimmt, das war da auch. Hast recht, ja. Das war lustig. Ja, und Hideo Akagi selbst kam ja auf der Rückseite im Schlüsselloch von Band 70, obwohl er nicht auftrat. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit. Nee, Band 69, obwohl er nicht auftrat. Das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, den jetzt im Film zu integrieren. Stimmt, das hat der Aoyama wegen dieser Frauenfußball-WM gemacht, die ja gewonnen haben hier in Deutschland. Vielleicht kam jetzt auch die Idee für den Fußballfilm durch diese. Durch den Sieg der Frauennationalmannschaft von Japan, also beflügelt davon jetzt die Idee für so einen Film. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Spekulationen rund um das Kapitel 800, beziehungsweise die Frage, ob dann jetzt das Treffen mit der Organisation kommt. Was meint ihr denn zum kommenden Fall oder zum Kapitel 800? Also vorne ahne ich ein wenig schon, dass wir das im nächsten News-Podcast wieder erwähnen werden, weil es eben noch nicht dazu kam. Naja, auf jeden Fall kommt, denke ich mal, erstmal auf uns zu, dass einige Charaktere ihre Identität preisgeben werden. Wir haben jetzt schon im Verlauf seit Bourbons erster Erwähnung viele Charaktere bekommen, deren Hintergründe wir nicht so wirklich kennen. Also da wäre jetzt im ersten Subaru Okiya, dann der Narbenmann, dann kam Masumi Sera und jetzt eben dieser neue Detektiv, auch wie ist Masumi Sera Detektiv, Amuro Toru, also da haben wir auf jeden Fall vier Charaktere, bei denen es mich wirklich interessiert, wer dahinter steckt. Es gibt ja wirklich viele Theorien. Und ja, die werden bestimmt, denke ich mal, alle vier wahrscheinlich so ab Kapitel 800 aufgedeckt. Also es wird ja auch mal langsam Zeit, denke ich, dass Joshua Aoyama diesen Bourbon-Arc, also diese Bourbon-Geschichte, abschließt. Also ich denke persönlich, dass sich auch schon die Aura der Organisation mit den jetzigen Kapiteln schon anbahnt, bis zu dem besagten Kapitel, ob es 800 ist, ist dabei vorne hingestellt. Ja, ich denke, dass womöglich auch neben dieser Hauptauflösung, diesen Hauptzügen der jetzigen Handlung, auch vielleicht Wermut etwas, zu Wermut noch etwas hinzukommt. Da ja dies eigentlich die letzte große Auflösung war. Ja, und ansonsten denke ich vielleicht noch etwas in Richtung CIA, Hondo und so, was ja aktuell nicht mehr so im Vordergrund ist. Muss auch nicht sein, aber möglicherweise erfährt man dazu eben auch noch etwas Genaueres. Und ich denke, das kommt da alles noch irgendwie zusammengepackt in einem Geschenkepaket an die Fans. Ja, was wir jetzt ganz vergessen hatten, ist natürlich noch, dass Akai auch noch als tot gilt, beziehungsweise vielleicht ist er wirklich tot, aber das glaube ich mal nicht. Das müsste natürlich auch noch aufgelöst werden, beziehungsweise vielleicht wird es auch erst später aufgelöst, aber das hoffe ich jetzt mal nicht. Zudem, ja, diese vier Charaktere, sie stehen natürlich immer noch im Raum. Und hier fährt natürlich jetzt Aoyama auch eine ganz andere Schiene, als es damals der Fall war. Zuerst dachten die Fans ja auch, dass es mit Subaru Okiya und dem Narbenmann wieder nur zwei Charaktere gibt, wo man dann bisschen so zuordnen müsste. Allerdings gibt es jetzt ja hier wieder doch mehrere Charaktere, die Bourbon sein könnten und deswegen ist es jetzt eine ganz andere Sache. Was ich dann doch hoffe, ist, dass es auch beim CIA, wie Clemens ja vorhin schon sagte, auch wieder ein bisschen Bewegung gibt und dass vielleicht dann auch Kerr im Zuge dieser Handlung vielleicht umgebracht wird, der mit so einem Spion in in der Organisation ist es dann doch ein bisschen leicht für Conan. Und vielleicht gibt es ja noch eine spannende Wendung beim FBI, dass vielleicht Akai doch nicht mehr lebt, sondern wirklich tot ist. Und solche Sachen. Ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Oder vielleicht noch Näheres über James Blacks Hintergründe aufgrund seiner möglichen, also dass er vielleicht mehr weiß, wie wir auch schon mal in einem Themenpodcast angeschnitten haben, als der Anschein ist, zum Beispiel über Masu Miseras Identität und ähnliches. Ja, dazu können wir auch vielleicht noch einiges erfahren. Ja, was ja immer noch im Raum steht, ist überhaupt noch das Treffen von Ai und Zera, was ja Goshu Aoyama als Höhepunkt angekündigt hatte. Und ich nehme es ja einfach mal ganz stark an, dass dann Ai wahrscheinlich spüren wird, beziehungsweise wenn das keine Finte von Aoyama sein sollte, dann spürt hier Ai, dass Zera die Aura der Organisation hat und dass es da irgendeine Verbindung gibt. Wenn Aoyama das schon so öffentlich macht und alle Fans annehmen lässt, dass es so ist, ist es entweder eine Finte, nehme ich an, oder Zera ist gar nicht Mitglied der Organisation, sondern war es einmal und hat vielleicht auch das Apoptoxin eingenommen. Ist aber nochmal eine sehr starke Vermutung, die ich hier nochmal hochhalten will. Und dass sie ja vielleicht auch Opfer ist und dann noch wie Ai früher dann auch jetzt zu Ai und Conan hinzustößt und mit denen dann die Ermittlungen durchführt. Ja, also falls sich einer der beiden neueren Charaktere als Organisationsmitglied herausstellt, ist das schon auch eine neue Charakterzüge eines Organisationsmitglieds in gewisser Weise, außer es ist wirklich gut gespielt von den möglichen Mitgliedern. Ja, und wenn eben sich herausstellt, dass Akai noch lebt, hat dann eben Kira, wie du sagst, große Probleme und muss entweder raus oder sterben. Oder es gelingt irgendwie anders wieder. Möglicherweise Akai zu integrieren, wie auch immer, oder er ist schon drin und solche Sachen. Es gibt ja alles Mögliche, wozu wir allerdings nicht auch kommen können, aber ich denke, das haben wir jetzt so weit angeschnitten. Alles hilft. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich will jetzt hier auch nicht zu tief in dieses Thema abtauchen. Da Genau. sollte sich dann jeder Fan auf jeden Fall auch selber Gedanken machen und dann mal ein bisschen verfolgen, was denn da so aktuell passiert. Und damit möchte ich den heutigen Podcast auch beenden. Ich sage euch noch, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, abonniert uns auf YouTube, schaut mal bei Animax rein und natürlich auch auf unseren Webseiten. Und dann hören wir Genau. uns in der nächsten Ausgabe des News Podcasts oder wenn ihr auch an Themenpodcasts interessiert seid, wie gesagt, nächste Woche folgt dann der Themenpodcast zu Band 71. Also dann bis nächste Woche und tschüss. Ja, schau, macht's gut. Wiedersehen. Und schaut noch mal ins Wiki herein. Da gibt es immer aktuelle Informationen. So Bürgerinitiative. Apropos Spekulation jetzt.